Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Retina Merkle. Ja, hallo. Und mit Martin. Jetzt, das hat sich so angehört, als würdest du noch mehr sagen. Hallo. Retina Merkle. Du änderst deinen Namen ja auch ziemlich häufig. Ja. Du bist ganz abgelenkt von diesem Gerät. Damit mich Google Plus nicht findet. Ja, was während der Marcel so abgelenkt ist, können wir ja so mal wieder eine Errata-Abteilung machen. Oh ja, ja. Du hast mal was anzumerken. Ja, ich habe mal was anzumerken, und zwar wurde ich darauf hingewiesen von einem Hörer, dass Opacity, also das Vektorprogramm Opacity, oder es ist nicht wirklich ein Vektorprogramm, das Designe mal Icons in mehreren Auflösungen Programm Opacity auch Source Code ausgeben kann. Und da habe ich mich auch erinnert, dass ich das mal gesehen habe. Und habe aber auch gemerkt, dass der Source-Code, der bei Opacity rausfällt, halt weit weniger auf diesen Anwendungsfall hin optimiert ist, wie es jetzt bei Super Source? Paint-Code. Paint-Code? Code-Paint. Paint-Code? Paint-Code. gut vorbereitet. Vom letzten Mal der Fall ist, das heißt, bei Paint-Code kann man halt ein bisschen drauf eingehen, dass es dann Quellcode wird. Das heißt, die Farben kann man ein bisschen in Abhängigkeit voneinander erstellen, und die werden dann auch als einzelne UI-Color-Objekte in dem Code generiert, und dann kann man da das Ding besser anpassen. Und bei Opacity ist es eher so ein so großes Textblob, das man dann auch benutzen kann oder nicht. Aber es hat weniger diese Verbindung wirklich für Code. Okay. Aber es sei erwähnt, und Opacity hat ja auch die Unterstützung für mehrere verschiedene Auflösungen pro Grafik und sogar dafür ein paar Optimierungen, dass man wirklich so Regeln einstellen kann, bei weniger Auflösung mal diesen Vektor wegnehmen oder diese Grafik wegnehmen und so weiter. Also es ist auf alle Fälle auch ein Blick wert und soll hier nicht unerwähnt bleiben. Okay. Und dann haben wir noch einen Proxy-Errata quasi, Erratum. Da war ja diese Woche einiges an Aufregung. Ja, ich habe es irgendwie, da gab es, am Freitag ging es glaube ich los, da hat Marketplace diese Story veröffentlicht, dass jemand mal die Behauptungen überprüft hat, die Mike Daisy in seinem Bühnenprogramm und auch bei This American Life aufstellt und diese Geschichte so ein bisschen verifizieren wollte. Wir erinnern uns, vor einigen Wochen hatten wir eben diese Geschichte auch empfohlen bei This American Life, wo jemand nach China fährt und sich mal die Produktionsbedingungen dort anschaut von iOS, also von iPads und iPhones, und einiges an Horror-Stories erzählt hat. Genau, also das war ein Bühnenprogramm von dem Mike Daisy, das er schon länger macht, und This American Life hat einen Auszug daraus in der Folge Mr. Daisy and the Apple Factory gebracht. Und was jetzt passiert ist, ist, dass This American Life diese Folge zurückgezogen hat entfernt hat. Sie haben in der Tat eine Retraction so richtig gemacht. Also sie veröffentlichen es gerade nicht mehr. Man kann sich das natürlich im Internet an verschiedenen Stellen besorgen. Aber This American Life hat es von der eigenen Webseite runtergenommen, eben auch als Aussage, und hat die ganze Sendung jetzt letzten Sonntag, also letzten Samstag, ich weiß gar nicht, wann es läuft, Samstag oder Sonntag. Ich weiß auch nicht. Ich auch immer noch, ich lade es immer Sonntag runter, deswegen weiß ich nicht. Egal. Hat auf jeden Fall die ganze Sendung diese Woche diesem Thema und der Retraction gewidmet. Genau, also eine ganze This American Life Folge dazu. Also einerseits, warum sie es zurückziehen, dann mit Mike Daisy auch ein paar Gespräche darüber, plus dann nochmal hinten dran ein bisschen, wie ist es denn jetzt wirklich? Also was können wir noch so an Fakten denn zusammensammeln von dieser ganzen Story trotzdem noch? Ja, also auf alle Fälle für alle, die die Originalfolge gehört haben, Hörbefehl, ja, wirklich so dann diese Korrektur auch anhören nochmal. Und ja, also ich finde, wir können da ruhig auch noch ein bisschen ins Detail gehen, weil was mich halt so an der ganzen Geschichte, also erstmal beeindruckt mich, wie This American Life mit dem Thema umgeht. Ja. Da kann man echt den Hut ziehen. Ja. Sie sind da hingewiesen worden von einem externen Reporter. Der hat da jetzt keine große Story draus gemacht, sondern ist halt auf This American Life zugegangen, auf Ira Glass und seine Redaktion, und gesagt, hier, ich ich mache für Marketplace, mache ich halt öfter mal Reportagen aus China, und allein die Geschichte, dass die Wachen da mit Pistolen irgendwie und Guns halt stehen würden am Eingang von Foxconn, das kann nicht sein. Das hat er so nie gesehen und das geht auch nicht. Ja. Und das hat ihn halt dann stutzig gemacht, und dann hat er recherchiert und hat halt die Übersetzerin eben gefunden, die mit Mike Daisy da unterwegs war. Und der ist dann, wie gesagt, zu Ira Glass hingegangen, und dann hat Ira Glass und die Redaktion zusammen mit dem koordiniert, quasi so das richtig und journalistisch einwandfrei, muss man sagen, an der Stelle eigentlich, was es halt vorher nicht war, muss man auch sagen, und das sagt er ja selber auch während der Sendung, dann wirklich aufgearbeitet, und du merkst, es geht ihm sehr nahe, dass er da irgendwie zumindest in was Teilaspekte dieser Geschichte angeht, halt nicht die Wahrheit über das Radio verbreitet hat. Und was mich auf der anderen Seite halt noch irgendwie stört, ist diese Absolutheit, mit der jetzt gesagt wird, so, das ist ja alles irgendwie erstunken und erlogen, und jetzt können wir uns zurücklehnen. Und also es gibt so diesen Reflex teilweise, das machen nicht alle, ne? Aber ich stelle schon fest, es ist so eine gewisse Beruhigung da darüber, dass man das jetzt weniger ernst nehmen muss. Ja? Und das ist halt auch genau der falsche Impuls an der Stelle. Weil ja, Mike Daisy ist da hingefahren, und auf der Autobahnabfahrt, die endete nicht im Nirgendwo irgendwo bei einer Autobahnbrücke. Und ja, der ist da hingefahren, und die Foxconn-Wachen hatte keinen Waffen. Und ja, der hat irgendwie keinen getroffen, der sich an diesem Hexafluor-N-Dings da vergiftet hätte. Und ja, er hat auch dieser Mann mit der Hakenhand, die er da beschreibt, der hat auch keine iPads gebaut. Aber deswegen werden halt die Produktionsbedingungen jetzt auch nicht über Nacht gut unter den jegliches technisches Gerät und halt auch iDevices entstehen. Und dementsprechend kann man eigentlich nur dazu aufrufen, sich jetzt von Mike Daisy da nicht den Freifahrtschein ausstellen zu lassen, weil er für die gute Sache gelogen hat, in Anführungszeichen, so. Denke ich, ist es seine Perspektive auf die Dinge, sollte man jetzt nicht sagen, so hier, das ist ja irgendwie alles erstunken und erlogen. Ja, also das ist es, was mir auch aufgefallen ist. Also gerade auch, was der Gruber sich da irgendwie 27 Einträge darüber, warum Mike Daisy jetzt ein Arschloch ist, so im übertragenen Sinne jetzt, und wer ihm wie aufgesessen ist und wieso, finde ich auch übertrieben. Ich meine, das ist ganz klar nicht korrekt gewesen, was er da gemacht hat, und dass er da so eine Überzeichnung macht. Und man merkt es auch in dem Interview dann in This American Life, wie er so ins Schleudern gerät, um sich zu erklären. Ja, also er hat halt einfach mit allem, was er erzählt hat, einfach noch einen draufgesetzt und halt ein Bühnenprogramm draus gemacht, ja, wenn man ehrlich ist an der Stelle. Es sind so Faktoiden zusammengesammelt, und das hätte schon alles auch irgendwie so sein können, aber es war es halt nicht. Es ist halt nicht so, dass er in den x verschiedenen Produktionsstätten, also hat halt überall übertrieben, ja. Dass man so der eine Punkt. Und hat auch Dinge halt so verfälscht, dass sie eine Emotion erzeugen beim Erzählen. Ja. Ja, und das ist vermutlich halt auch die richtige Emotion, die entsteht bei dir, ja, auch wenn die Fakten die falschen sind. Ich finde Mike Daisy trotzdem ein Arschloch an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Sache halt damit keinen Gefallen getan hat, auch wenn er sich das einbildet. Aber umgekehrt würde ich dann eben auch sagen, so hier, lass den halt den Mike Daisy sein, und kümmern wir uns um die Probleme und nicht irgendwie um diese Empörung jetzt darüber, dass da die Unwahrheit erzählt wurde in Teilaspekten. Ja, denke ich auch. Also es ist trotzdem, das Bühnenprogramm finde ich trotzdem, wie es gemacht ist, gut. Er ist ein guter Bühnendarsteller, aber er spricht halt nicht von Fakten, sondern er macht halt eine Geschichte. So. Wenn man das alles im Vorfeld besser gewusst hätte, wäre es für mich vollkommen okay. Ja? So, das ist so, wenn es klar als fiktiv gekennzeichnet worden wäre. Jetzt ist es halt Mist, ja? Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich erzeuge halt Emotionen zu dem Thema in die Richtung, wie es sein sollte. Also ich habe meine erste Verbindung war interessanterweise so, wo zu überlegen, wo ist jetzt der Unterschied zu einem Bold Statement, das Apple auf einer Keynote macht, ja, so eine Marketing Statement. Das war so meine erste Geschichte so. Wir sind die Ersten, die haben so oft gesagt zu Dingen, und es war eigentlich nie so. Das war immer nur so halb wahr, ja. Genau, das hat. Wo ist jetzt der große Unterschied? Also im journalistischen Kontext ganz klar, gehört zu verurteilen, aber so in diesem Marketing und ich will auf die Sache hinweisen, Kontext, wäre es okay, wenn er jetzt nicht so einen Bock geschossen hätte damit. Mhm. Ja? So, also jetzt ist wirklich die Situation, da ist gerade so viel von den emotionalen Dingen wirklich so erfunden, dass sich die Leute halt verarscht vorkommen und zurecht. Und damit hat er, glaube ich, der Sache dann durchaus trotzdem geschadet. Mhm. Ja, aber an sich für ein Bühnenprogramm finde ich, es ist nicht so, dieses ganze Gebäsche jetzt, es geht mir zu weit. Ja. So. Ja, ja. Also man sollte sich auf jeden Fall diese Folge anhören. Allein schon für dieses Interview mit Mike Daisy, das Ira Glass zusammen mit dem Marketplace-Reporter, also es glaube ich, führt, wo er ihn halt wirklich mal in die Enge treibt an einer Stelle und halt immer nachfragt so, ja, hast du den jetzt getroffen? Und hast du den getroffen? Und dann weicht halt der Mike Daisy zweimal aus und dann fragt Ira Glass nochmal. Und dann ist halt da wirklich, das sind da, ich weiß, gefühlte 20 Sekunden Dead Air mitten in der Radiosendung. Ja. Und da hat es mir alles kalt den Rücken runtergelaufen. Und ich habe das über Instacast Stream gehört und nicht mit runterladen, so hier in der U-Bahn. Und ich habe dann bei jeder dieser Pause nachgeguckt, ob jetzt dieser Stream abgebrochen ist. Ja. Nee, also da ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, so, weil, also, Stille hat selten so viel Emotionen transportiert an der Stelle. Muss man sich anhören. Jo, genau. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den durch unmenschliche Bedingungen hergestellten Produkten, nämlich das neue iPad. Das neue iPad, wir haben es jetzt. Ja. Ja, so. Ja, also wir im Sinne von du und ich. Wir im Sinne von ihr. Ja, du hast ja auch so ein Arbeitsgerät hier zur Verfügung im Moment. Ich bin gerade auf der Apple-Seite unter iPad und sehe einen wunderschönen Buy-Button. Und dann schalte ich um auf iPhone und dann ist der grisselig, weil die Auflösung zu schlecht ist von dem Button. Ach, sie haben nur die iPad-Seite wirklich optimiert. Das ist sehr lustig. Auf der Webseite? Okay. Das ist sehr lustig. Also, sollst du mit dem neuen iPad keine iPhones kaufen. Wo denkst du denn? Ja, eben. Und da sieht man halt alle Pixel. Gut, dann steigen wir mal ein. Ich habe mich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt, weil ich ja noch keins habe. Ja, ich habe meins auch erst seit Montag im Prinzip, also Sonntagabend. Ich muss sagen, also ich war schon sehr... Es ist so ein seltsames Gefühl. Also du bist, wenn du das erste Mal siehst, bist du schon ziemlich geflasht. So irgendwie hier so... Das ist ja alles unglaublich scharf plötzlich. Aber so der Gewöhnungseffekt, der stellt sich halt unglaublich schnell ein, leider. Also bei mir war es so, ich bin ins Büro gekommen, habe das Ding angemacht, ohne Vergleichsgerät und habe gedacht, nein, ich habe nicht gedacht, ich habe gefragt, ist das jetzt das neue iPad? Dadurch, dass ich halt das Retina-Display vom iPhone gewöhnt bin. Aber der Effekt, wenn du das alte daneben legst, ist halt unglaublich. Das ist genau der Punkt, ja. Also ich habe mich jetzt auch unglaublich schnell an das Neue gewöhnt. Und ich sitze jetzt hier so mit dem iPad 1, das wir hier zum Produzieren benutzen. Und das ist schon... Also als ich dann beide nebeneinander liegen hatte, dann war das Gefühl so, das alte iPad ist einfach 80% schlechter geworden und nicht das neue iPad ist jetzt 80% besser. Ja, ist erstaunlich. Also das war ja beim iPhone ähnlich. Ja, also das ist einfach so, da wird das alte Gerät einfach schlechter. Ja, so. Und dann dieser tolle Effekt, wenn du dann zum ersten Mal ins Web gehst und alle Schriften sind gestochen scharf. Oh ja. Aber jedes einzelne Bild sieht irgendwie aus, als würde da was nicht stimmen, weil die Auflösungen einfach nicht hoch genug sind. Ja, das wird dann hoffentlich auch irgendwann mal passieren, dass Webseiten auch so DPI-aware werden. Ein bisschen. Wobei ich es bei Webseiten gar nicht so extrem merke, weil wir eh auf dem iPad die ein bisschen kleiner angucken als auf dem Desktop normalerweise, vom Stehen, und da sind die Bilder halt so halbscharf. Ja, weil aber das ist total irritierend. Es ist eben gerade so, ist es jetzt scharf? Also es fühlt sich an, so wie früher auf dem iPhone, wenn du gerade zoomst. Weißt du? Bevor er wieder scharf zeichnet. Ja, Ja, aber du kannst halt nicht warten. Und aber es ist scharf. So. Es bleibt halt so. Wo es mir halt auch auffällt, ist Avatare in Clients. Also gerade Twitter zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, bei der Twitter-App dann. Ja, also es gibt, also viele haben halt ihren Twitter-Avatar schon in einem Format hochgeladen, das groß genug ist, um halt in Retina so auch ordentlich angezeigt zu werden. Mhm. Aber du siehst halt teilweise schon vereinzelt die Leute, die haben halt so den Avatar nicht groß genug. Und du hast halt auch deinen alten Cache, glaube ich, noch wirklich. Also das ist. Ich habe mein iPad neu aufgesetzt. Okay. Deswegen hatte ich keinen alten Cache. Ah ja, weil ich habe nämlich auf den Tweetbot zum Beispiel ist alles gut. Ja. So. Und auf Twitter nicht. Also ich weiß nicht genau, ob die da irgendwie andere Bilder, wo das genau drin hängt, aber das passiert mir auch. Mir fallen genau diese Dinger auf, wo dann ein Menüelement nicht retinisiert worden ist von der App. Oder also manche Dinge sind einfach noch ein bisschen pixelig und da müssen wir durch. Das wird noch eine Zeit lang so bleiben. Ja, ja. Wir sind ja selber auch schuld. Ja. Bei uns dauert es ja irgendwie auch noch ein, zwei Wochen. Ist halt Arbeit. Ja, aber das ist halt ein, zwei Wochen dauern. Also fürs Web? Nee, fürs Web ist länger dauern. Das Web, das ist langsam. Aber fürs Web ist es halt das Web, ja. Da sind halt die Seiten und manche sind da optimiert, manche nicht. Der Text ist scharf, was wirklich einfach die Welt Unterschied macht, finde ich. Und beim Rest wäre halt schön, wenn auch. Die Sache, die ich gemerkt habe, so PDFs lesen auf dem iPad, jetzt wunderbar. Ja, vorher war es ab und zu so ein bisschen, vielleicht kann ich das Zeug nicht richtig erkennen, was ein bisschen zu klein ist. Also gerade so festgelayoutete Bücher, also wo ich keine keine E-Book-Varianten habe, die sind jetzt einfach großartig. Ja, Hochkant, Bild, das ist dann, teilweise sind die Texte ein bisschen zu klein, dann kann man es nah genug vor das Auge ziehen, um es immer noch lesen zu können. Und das macht jetzt einfach Spaß. Früher musste ich da immer so ein bisschen hochzoomen, damit auch alle Pixel benutzt werden, damit ich mit den Texten zufrieden bin. Und jetzt kann ich da einfach durchblättern und dann ist es halt ein bisschen kleiner. Und ja. Ist mir bei Comics großartig. Auch extrem aufgefallen. Also Comics waren halt bisher immer so, dass man eigentlich so ein bisschen immer reinzoomen wollte, so auf eine halbe Seite, dass man so ordentlich lesen kann und ordentlich viel sieht. Und mittlerweile kann man wirklich so als einfach auf einer Seite stehen lassen und das Lesen. Das ist schon extrem cool. Ja, was mir auch noch so als Übergangsanstrengung aufgefallen ist, dass die App-Icons von Nicht-Universal-Apps, das ist halt anstrengend, weil Universal Apps haben jetzt schon die Retina-Grafik fürs iPhone, die benutzt wird für das App-Icon. Aber die Apps, die jetzt praktisch so, interessanterweise, die meisten heißen davon HD, weil es halt die iPad-separierte App ist. Ja, natürlich. Und die meisten Apps, die irgendwie HD im Namen oder im Icon haben, die haben halt jetzt ein Icon, das pixelt. Ja. Das finde ich so. Aber ich finde das auch komplett verwirrend, dass die Universal Apps nicht pixeln, weil, manche Universal-Apps sind halt noch nicht angepasst aufs iPad oder viele, aber das Icon schon. Ja, es pixelt halt ein bisschen. Ja. Also ist es schon so, dass man es noch, wenn man genau hinguckt, erkennt. Ja, aber das Gerät selber. Du hast seit Montag ist im Einsatz. Ich habe seit Freitag mehr oder weniger im Einsatz. Wie ist es so? Also das Erste, was mir aufgefallen ist, das fasst sich auf jeden Fall anders an als das alte. Also man merkt so diese Dicke und diese leicht veränderte Rundung hinten, die merkt man schon beim Anfassen. Ich finde es nicht unangenehm. Ich finde eher, ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass ich mehr in der Hand habe, so irgendwie. Aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Es wiegt ja 50 Gramm mehr. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt beim Nutzen nicht negativ aufgefallen bisher. Ja, mir auch nicht. Ja, und was ich allerdings gemerkt habe und was ja auch durchaus schon Thema erhitzter Diskussionen war, ist die Wärme, die Abwärme dieses Geräts. Es wird schon gut warm. Also es wird jetzt nicht wirklich heiß, also meinst du zumindest nicht. Aber man spürt schon, es läuft. So. Das ist so auf MacBook Air Niveau. Ja, findest du? Ja. Also MacBook Air habe ich gefühlterweise schon ein bisschen heißer erlebt, aber ich habe jetzt auch noch nicht wirklich lange Zeit irgendwie auf Vollpower was gemacht. Ich finde, man merkt halt, es erwärmt sich. Ja. Weil wenn ich jetzt hier das alte, das Einser anfasse, das wird auch warm. Ja, es ist nicht so warm wie jetzt das neue iPad, aber ja. Das verklärt man dann auch schnell, glaube ich. Aber es wird schon wärmer als der Vorgänger. Ja, aber für meine Begriffe so in überhaupt keiner Größenordnung, die unangenehm ist. Nee. Man muss mal gucken, wie das dann im Sommer wird, wenn dann auch noch Sonne draufkommt, ob dann die Kombinationshitze problematisch ist. Ja, weil, ich weiß nicht, wäre es schon so, zumindest mit dem iPhone im Auto, passiert dann im Sommer ja gerne, dass es zu heiß wird und dann so das gelbe Dreieck kommt und so Geschichten. Oh ja, das gelbe Dreieck. Und das iPad will man ja vielleicht eher dann mal so auf die Wiese mitnehmen zum Lesen. Mal gucken, wie das überhaupt mit der Spiegelei und mit der Helligkeit dann gut funktioniert. Und da könnte das dann in Kombination zu einem Problem werden. Wobei, da muss man es eh in Schatten legen. Ist dir der Akku negativ aufgefallen, so was Laufzeit angeht? Bisher noch nicht. Also mir, was, mir nämlich auch nicht. Was Laden angeht mir schon, weil also ich habe öfter mal so die Situation, dass ich am iPhone-Netzteil lade und da ist es schon extrem zäh geworden. Also da ist schon ein paar Stunden Laden sind dann halt 10%, 20%, 30% anstatt irgendwie, also, das Ding ist voll. Okay. Ja, also das iPhone-Netzteil habe ich vorher schon nicht ausgehalten, deswegen habe ich grundsätzlich immer nur alles mit den 10-Watt-Dingern für das iPad. Also mir ist mein Akku aufgefallen bei meinem iPad 1. Weil der hielt immer unglaublich lang und mittlerweile macht der Puff und ist leer. So. Ja. Oh, dann der Akku ist so am Lebensende. Die Situation wollte ich eigentlich auch schon mal gucken, wie das mit meinem iPad so ist. Das hat ja mein Vater noch in Verwendung, ob das sich das auch schon so anfühlt. Weil dann ist für mich bei den Geräten dann die Frage, was machst du dann? So ein iPod, Akku tauschen. Was kostet es? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja so die Achillesferse von den alten Geräten. Also ansonsten kann man die ja komplett ist da, glaub ich, lange verwenden. Schnell vorher verkaufen. Schnell vorher verkaufen. Ja, und jetzt sehen wir auch, dass bei den Kontakten das gar keine JPEG-Artefakte waren, sondern ganz komische Stilelemente. Stilelemente. Ja, also das mit dem Krisseln auf den Icons macht Apple schon seltsam. Naja. It needs more texture. An sich, ich habe ein bisschen versucht, so, also ich habe mir ein bisschen Infinity Blade zum Beispiel angeguckt, so einfach um die Grafikqualität zu checken. Und ich finde, es sieht schon krass aus. Hast du es mal da? Wobei man, hier läuft es gerade, wobei man schon auch sagen muss, dass man in diesen hohen 3D-Auflösungen, das war auch, finde ich, beim iPhone auch schon so, sieht man trotzdem noch die Pixelkanten. Das ist so ein bisschen anstrengend, weil eben nicht nochmal Anti-Aliased wird obendrauf und dann gerade, wenn was ein bisschen in der Entfernung ist und dann leichte, smooth Kamerabewegungen, dann hast du halt die Kante von so einem Felsen und der macht halt dann so ein bisschen zickzacki und ich sehe sowas dann noch. Aber ansonsten schon echt lecker. Das Spiel ist nach wie vor irgendwie Infinity Blade. Habe ich dann, das 1er habe ich lang gespielt, das 2er habe ich irgendwie nicht großartig gespielt und werde ich jetzt auch nicht spielen. Ja, Dominik, Brille absetzen beim Spielen. Ja, also du hast so ein bisschen Kantenflimmern, aber so, es ist schon, also sie haben auf hohem Niveau. Ja, klar. Ja. Also muss ich schon auch zugeben. In der Kombination ist mir noch aufgefallen, ich habe ja auch den Apple TV mir geshoppt, jetzt mit 1080. Mit 1080p und ich habe also Mirroring gemacht. Und interessanterweise macht Mirroring einfach wirklich halbe Auflösung. Okay. Ja. Also du hast dann so die Original-iPad-Auflösung da stehen. Und das Problem ist aber, dass er natürlich runterrechnet. Und deshalb sieht zum Beispiel im Homescreen und so weiter, sieht es jetzt matschiger aus als vorher mit dem alten iPad im Mirroring. Das fand ich ein bisschen schade. Das ist in der Tat schade, ja. Ja. Aber an sich funktioniert gut soweit. Das ist schon beeindruckend. Ja, das macht das ja Sinn. Kantenflimmern. Kantenflimmern. ja, und jetzt wird es auch schon warm. Ich habe jetzt ein bisschen Infinity Blade laufen lassen. Ich wollte jetzt gerade so den Live-Test machen, wie lange man hier Infinity Blade das hier laufen lassen warm, kann, damit es gut aufheizt. Aber die Geschwindigkeit, wenn man vom Einser kommt. Oh ja, vom Einser ist es natürlich die Welt. Vom Zweier ist die Geschwindigkeit nahezu identisch. Also ich habe jetzt nicht. Also ich bilde mir schon ein, dass ich spüre. Okay, also ich habe jetzt da keinen substanziellen Unterschied gemerkt in der Geschwindigkeit. Nee, also auf jeden Fall nichts, was sie jetzt mit dem iPad 1 zum iPad 2 so in der Größenordnung vergleichen ließe. Ja, und dann sehe ich halt wirklich mit dem Display, man will wieder mehr damit machen. Ja, also selbst wenn ich in Twitter was nachgucke und beide Geräte da sind, greife ich jetzt wieder mehr zum iPad. Ich weiß nicht, wann sich das liegt. Wenn sie das widerlegt, aber es ist einfach schon die Auflösung in der Größe von Screen, da will man einfach gerne drauf gucken. Ja, das ist echt krass. Also ich habe gestern auch so ein bisschen VNC da noch ausprobiert. Mhm. Und das ist halt wirklich, also das ist ein Aha-Erlebnis, wenn du da den 27-Zoll-Monitor auf 9 Zoll runterbrichst und trotzdem alle Pixel siehst. Ja, das ist schon absurd. Ja. Holt er sich jetzt bei YouTube auch bessere Versionen von den Videos? Sieht so aus. Tut er das? Schwer zu sagen, aber... Die YouTube-App habe ich noch wenig verwendet, muss ich feststellen. Was ich aber gemacht habe, ist HD-Serien zu gucken, also 27p. Mhm. Das macht irgendwie einen schärferen Eindruck trotzdem, obwohl es jetzt gar nicht mal... Ja, den Eindruck habe ich auch. Also irgendwie ist dieses Mehr an Pixeln auch für Content, der nur ungefähr genau dieselbe Anzahl an Pixel hat wie das alte Gerät, macht durchaus einfach mehr Spaß. Also ja. Man hat irgendwie so, da merkt man die Schärfe auch. Ja, ich habe mir da eigentlich auch 1080p noch was runtergeladen und das hat mich ja dann wirklich weggeflasht, weil das sah schon extrem gut aus. Ja, also neues iPad, im Prinzip das, was wir wollten. Wir sind zufrieden. Zufrieden können auch sein Apples Aktionäre. Ja! Ja. Die kriegen erstaunlich. Die kriegen jetzt Geld. Ja, das hat es unter Steve nicht gegeben. Nee. Wirklich nicht. Ja, es war irgendwie am Montag, war das Montag? Ja, es war Montag, oder? War so diese absurde Meldung plötzlich da. Apple gibt heute bekannt, was sie mit ihrem ganzen Geld machen. Ausrufezeichen. Und dann kurzfristig war schon irgendwie im Gespräch, die Welt wird gekauft oder Griechenland wird gerettet oder keine Ahnung. dann, also das Absurde war, ich weiß gar nicht mehr, ich stand, glaube ich, an der U-Bahn und dann scrollte da so auf irgendeinem Screen, scrollte durch, Apple gibt heute bekannt, was sie mit ihrem Geld machen. Und ich habe mich hier total, ich lebe ja immer noch in dieser Welt, wo Apple eine Untergrundmarke ist, ja, also in meinem Kopf zumindest. Und dann scrollt er irgendwie auf so einem Infoscreen so vorbei, so Apple gibt heute bekannt, was sie mit ihrem Geldvermögen machen. Als ob das irgendjemand interessieren würde, so habe ich mir gedacht. Aber natürlich, ja. Also Ja, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, ja. Ja, und was haben sie jetzt gemacht? Für nichts Spannendes. Ja, also sie haben angekündigt, dass sie irgendwie ihre eigenen Aktien ein bisschen zurückkaufen und dass es Dividenden gibt in Zukunft. Ja. Ja, ich habe auch überhaupt keine Ahnung vom Finanzmarkt, wie Dividenden in der Größenordnung sind, die jetzt toll und wichtig sind oder eher so mau. Ich habe keinen Plan. Mich interessiert es auch nicht wirklich. Aber, nee. Aber ich finde es ganz interessant, dass ich weiß, dass es geändert haben, aber nicht irgendwelche Inhalte. Naja, also das Ding war halt, bisher hat Apple nie eine Dividende gezahlt. Was ich so als Ding ganz gut fand eigentlich. Das ändert sich halt jetzt. Aber das hat halt wohl auch damit zu tun, dass Apple sich halt so verändert hat von einem Underdog hin zu der größten Firma der Welt. Ja. Wer sich für Finanzjonglage interessiert, der kann da mal reingucken. Alle anderen müssen sich damit abfinden, dass Apple immer größer wird und immer größere Dinge tut. Ja. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, so zum iPad 3, weil wir haben über die Hitze gesprochen, die gerade irgendwie so die Welle macht. Was auch einiges an Beschwerden verursacht hat, war die Farbgebung, weil es so wieder in irgendeiner Form Geräte gibt, die recht gelb sind. Ja. Und ich meine, da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, wie lange sich das hält, ob es so ein Produktionsding ist wie beim letzten Mal, also irgendwie irgendwelche Kleber, die sich da mit der Zeit verflogen haben und dann hat es wieder gepasst, oder ob es wirklich einen größeren Anteil an gelbstichigen Geräten wirklich gibt. Mhm. Ich muss sagen, seitdem ich das weiß, gibt es so ein bisschen so ein Pseudo-Effekt, ja, weil ich habe gerne mal so mein Air und das iPad so nebeneinander am Arbeiten und manchmal ist das Air blauer, manchmal ist das iPad blauer oder gelber, so im Gegenzug und also ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich habe kein Problem mit meinem so an sich, also nee, das finde ich sehr brillant von den Farben her und auch nicht zu gelb. Da gab es ja irgendwie letztes Mal dieses Gerücht, dass das irgendwie Kleber wäre, der diesen Gelbstich macht und der noch verdunstet und dann ist der weg angeblich. Aber keine Ahnung, ob da was dran ist und ob das wieder was Ähnliches. Ja, genau. Ja, aber ansonsten iPad, ja, wer noch keins hat, kaufen. Wer es updaten will, vom 1er auf alle Fälle, vom 2er, je nachdem, wie Display-affin man ist eigentlich, ist die ehrliche Antwort. Ja. Ja, wenn einem das Display nervt, dann auf alle Fälle. Naja, aber also man sollte, also wenn man sich's mal anguckt, glaube ich, dann will man auch nicht mehr zurück. Ja, also das ist so der Ratschlag an die iPad 2-User. Haltet euch so von dem Neuen mal fern, weil wenn ihr zu lange da drauf guckt, dann sieht euer altes Kacke aus. Und solange man es nicht weiß, sieht man es ja auch nicht. Also ihr habt nichts gehört. Genau. Ja. Marcel, du bist ja so still diesmal. Ja, ja, weil ich so fasziniert bin davon, dass von diesem Gerät. Ja. Ich leg das mal weg. Oder ich mache mal, ja, hier. So. Ja, dann kann ich ja noch trotzdem mal ein bisschen weitermachen. Ich habe ja noch was reingeschrieben zu meinem Videosetup zu Hause. Oh ja. Weil, also einerseits, ich habe den Apple TV gekauft, der ist jetzt 1080p, ansonsten ändert sich nichts. So, ungefähr. Mhm. Hübschere Bilder im Screensaver. Punkt. Man kriegt, was man erwartet hat. So. Ja, aber was ich inzwischen eben durch den Apple TV eben auch mache, ist, meinen Medienkonsum durch iTunes laufen zu lassen. Willkommen im Club. Was wiederum heißt, so Fernsehserien und DVDs, die ich habe, irgendwie so rippen und irgendwie so in iTunes einpflegen, dass sie auf allen meinen iOS und Mac-Geräten richtig angezeigt werden. Und man möchte gar nicht glauben, wie nervig das eigentlich ist. Also, es gibt so die eine Variante mit, du rippst jetzt deine DVDs mit Handbrake und hast dann das Namensschema so halbwegs richtig vergeben, dann während du das gemacht hast, und schiebst es dann auf Identity, was so eine Third-Party-App ist, die entsprechend bei Internetdiensten ein Zeug anzapft und dann da rein Sachen da reinschreibt. Hat für mich so ein bisschen das Problem, dass Identity so ein bisschen flaky ist, das heißt, ab und zu erkennst du was nicht, oder es hat Identity jetzt so einen Workflow, schiebst drauf und er macht dann Add to iTunes, er macht aber nicht, er move das File nicht in den Add to iTunes Library Folder, das heißt, er kopiert es nochmal, so wirklich so, er zieht praktisch mehr oder weniger, er macht dasselbe, als würdest du das File da drauf ziehen. Das heißt, du hast einerseits noch das alte File rumliegen, wenn du den Workflow so benutzt, andererseits hat Identity selber ab und zu das Problem, dass es was nicht erkennt und abstürzt und dann ist dein kompletter Workflow im Arsch. Ist auch nicht schön, aber ist zumindest mal eine Variante für nicht irgendwie groß rumgeskripte. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Identity Sachen setzt, die teilweise dann dazu führen, dass die iPad-App für Movies und TV-Shows durcheinander kommt. Okay. Das liegt aber eigentlich nicht an Identity, sondern es liegt so an dieser App, die wieder was ganz anderes benutzt als irgendwie der Apple TV. Beim Apple TV langt eigentlich, wenn du irgendwas richtig angibst, dann hat das sortiert und dann passt es. Da taucht es eigentlich noch am besten auf. Hm. In iTunes selber kann man so gewisse Probleme schon sehen, wenn man in den Fernsehserien unter die Ansicht wählt, wo links das Banner ist und dann die verschiedenen Einträge rechts. Also die verschiedenen Folgen derselben Serie, weil da sieht man dann schon, okay, für dieselbe Season gibt es jetzt da drei Elemente, warum auch immer. Und da kann man ein bisschen was sehen, was Sache ist. Das Hauptproblem ist eben, es ist irgendwie nicht großartig dokumentiert, was sie benutzen zum Einlesen. Also man kann ja in iTunes selber, wenn man so ein wenn man die Datei hat, über den Infodialog mal umstellen, dass es eine Fernsehsendung ist. Das ist ja mal so der erste Schritt. Dann kann man in dieser Fernsehsendung eintragen, eben so, welche Show es ist, welche Season und welche Episode. Und eigentlich würde man meinen, das würde dann reichen. Tut's auch für ein Apple TV. Ja. Für die anderen Dinge, also für die iPad-Video-App tut's es nicht. Für die iPad-Video-App muss man noch zusätzlich was reinschreiben, nämlich in den Artist, also den Künstler, muss man den Seriennamen reinschreiben. Ja? Und das musst du auch bei allen Files machen. Wenn man es bei einem File nicht macht, dann wird es irgendwie umbenannt. Also wenn man ein bisschen Kuddelmuddel da drin hat, kann man sich da schön damit beschäftigen, das umzutragen, was für Fernsehserien und iTunes auch echt anstrengend ist, weil wenn man jetzt was mit MP3s macht, dann ist es ja so, dass iTunes es immer sofort in die Datei einträgt, ja, in die entsprechenden Tags innerhalb der Datei. Das macht es für Videodateien auch. Hm. Bloß für Videodateien ist es unglaublich langsam. Also wenn man das per Hand macht, da eine Änderung macht, nämlich eben zum Beispiel den Künstler damit einzutragen und dann weiterdrückt, ja, dann dauert es einfach ewig. Das macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Also wenn man seine Metadaten in den Fernsehsendungs- und so weiter Files in Ordnung halten will, dann muss man das schon fast über Skripte machen. Alles andere ist nahezu nicht aushaltbar. Man könnte mal versuchen, ob man das umgehen kann, indem man seine MPEG-4s beim Generieren Stream optimiert. Mhm. Weil diese Stream-Optimierung, die bedeutet ja, dass du den Header, der bei MPEG-4 ja meistens hinten dran hängt, einfach nach vorne schreibst oder weiter nach vorne schreibst zumindest. Okay. Und dann müsste iTunes vielleicht nicht mehr die ganze Datei durchrödeln und vielleicht wäre das schneller. Kommt mir gerade so als Idee. Interessant. Mhm. Könnte man machen, wenn man sie da durchjagt. Wie ist denn der Workflow bei selber geschossenen Videos? Also bei selber geschossenen Videos, ja, also oder selber aufgenommen vom Fernseher? Ich nehme jetzt mein iPhone und nehm eine Hochzeit auf, keine Ahnung, will die dann auf meinem Apple TV gucken. Wie läuft das denn da? Weil die Videos, die landen ja in iPhoto. Ja. Und nicht in iTunes, wo die anderen Videos landen, die bezahlt sind sozusagen. Genau, also der Workflow wäre dann, dass du es wieder von iPhoto nach iMovie. Muss ich dann über iMovie gehen? Nee, dann musst du, wenn du es auf dem Apple TV gucken willst, musst du es in iTunes packen. Also du musst praktisch die, so wie sie in iPhoto auftauchen, auf iTunes tracken oder halt exportieren, wenn du was fertig zusammengeschnittenes hast. Ja. Ah, gut. Oder halt gleich vom iPhone aus. Ja, das ist wahrscheinlich also sinnvoller. Das Einfachste ist vom iPhone aus mit beim Apple TV halt mit AirPlay. Nein, aber mein iPhone hat es ja geschafft, voll zu werden. ja. Mein Lieblings-iTunes-Bug mit Serien ist übrigens, wenn du dann Serie hast und dann doppelklickst auf dieses Cover, dann kommst du in so diese Listenansicht, wo du die einzelnen Folgen siehst. Und da kannst du auch Folgen löschen, die du geguckt hast. Mhm. Und wenn du da die letzte Folge löscht, dann hast du eine leere Liste. Okay. Und oben drüber steht noch Showname. So in der UI. Mhm. Genau. Und das macht genau null Sinn. Da ist eine leere Liste. Ich kann nicht interagieren mit der. Ja, ich muss rausgehen und wenn ich rausgehe, dann ist der Eintrag für da, wo ich war, verschwunden. Ja, das ist so krank im Kopf. Ja, also das ist so eine von diesen iTunes-Sachen, die mich immer und immer wieder aufregen. Ist interessanterweise so eine Ansicht, die ich gar nicht verwende. Also okay. diese Cover-Art und dann reingehen, sondern ich bin immer in irgendeiner von den anderen. Das finde ich bei Podcasts immer so nervig. Also das ist nicht ganz vergleichbar, aber manchmal lösche ich Podcast-Folgen, um Platz zu schaffen. Ja. Und dann löscht er mir halt das Verzeichnis auch. Also nicht das Verzeichnis, sondern den Eintrag in iTunes. Das will ich aber nicht. Ich will schon die Liste haben, welche Podcast-Folgen gab es denn da. Ich will eigentlich bloß das File wegwerfen. Ja, Platz. Podcasting-Unterstützung und iTunes, so ist eine Sache. Ja. Ja. Aber lass mich nochmal kurz das Ding abschließen, weil ein paar Dinge sind noch interessant. Also wenn man es per Hand machen will, dann braucht man mehr oder weniger Atomic Parsley als Kommandozeilen-Utility, mit dem man sowohl auslesen als auch setzen kann von diesen ganzen Metadaten. Mhm. Man sollte unbedingt bei Artist den Seriennamen setzen. Man sollte unbedingt die Episode-ID für jede Folge unterschiedlich und aufsteigend wählen. Ja, also was funktioniert ist zum Beispiel Staffelnummer E Folgennummer, weil ansonsten kommt auch die iPad-App wieder komplett durcheinander und zwar wirklich in der Größenordnung, die keinen Spaß macht. Das ist so, es tauchen dann vorhandene Serien doppelt auf und andere tauchen dafür gar nicht auf in dieser ganzen App und ab und zu stützt die auch ab. Ja, und das ist echt anstrengend und das ist, was auch wirklich unangenehm ist auf der iPad-App an der Stelle, ist, dass man keine Sortierung hat. Ja, also beim Apple TV hat man wenigstens noch eine Serie und man hat irgendwie so noch nach ungesehen sortiert. Also drei verschiedene Sortierungsmöglichkeiten, das ist dann halbwegs spaßig, da durch zu navigieren. Auf dem iPad ist es einfach so diese große Ansicht mit den Covers pro Staffel. Mhm. So, Punkt. Und da muss man dann da irgendwie reintippen und dann irgendwie durchgehen. Also da hat mich wirklich genervt, wie anstrengend das ist und wie wenig durchdacht an der Stelle. Also wenn man von Apple wirklich Zeug kauft, dann passt es und dann taucht es irgendwie auf und dann ist es. Aber die Integration mit eigenem Content, den man warum auch immer irgendwoher anders hat, ist echt anstrengend und nicht benutzerfreundlich. Ohne Skripte und Zeug kommt man da nicht durch. Ja, das ist alles eine Krux. Jo. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, wenn ihr gerade gedacht habt, oh, jetzt ist er plötzlich leise und jetzt wieder denkt, oh, es brummt wieder, das sind unsere Nachbarn. Also vielleicht hört ihr das auch gar nicht, weil ich Audio-Post-Production-Fu mache, aber wenn ihr es hört, dann könnt ihr die Nachbarn der Monkey Cave freundlich grüßen und auch die Bauarbeiter draußen vor der Tür, die gerade die Straße aufreißen, um da Glasfaser reinzulegen. Schöne bunte Kabel. Mhm. Ja. Aber dann zum Haus werden es wieder nur blau. Ja. Oh. Einfarbig. Aber die Farbe der Glasfaserkabel ist mir jetzt gar nicht so wichtig persönlich. Nein? Nein. Ja, aber ich meine, die Farbe von Marcel auf der Republika-Seite ist mir auch nicht so wichtig, weil die ändert sich ja eh ständig. Du bist ein Chamäleon. War das jetzt eine Überleitung? Das war der Versuch einer Überleitung, ja. Weil die Republika-Seite hat so ein bisschen Republika, ein seltsames Speaker-Layout. Republika, ja, das Programm tröpfelt hinein, live. Sozusagen. Das tropft live. Ja, Sie haben geschrieben Beta. Oh. Also Beta-Programm. Das bedeutet nicht, dass es noch nicht feststeht, ob die Leute, die jetzt da im Programm stehen, sprechen, sondern da kommt wohl noch was dazu. Und ich habe sogar das in einem Rahmen gehört, dass das sich noch verdoppeln wird. Aber verdoppeln. Je nachdem, wann ihr das hört, kommt vielleicht noch was dazu oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah. Ja, mal ein kurzes Intro. Die Republika, was ist es eigentlich? Ja, so eine Konferenz in Berlin, Blogger-Konferenz könnte man fast sagen. Da geht's halt um alles, was hier auch im Podcast Platz hätte, von Netzpolitik über Gamification und Aktionen. Was kann man tun? Wie geht's den Trollen? Was passiert im Netz? Von spaßig über informativ bis zu augenöffnend. Wer die Republika noch nicht kennt, es lohnt sich immer, in die alten Sessions reinzugucken. Also da wird eine ganze Menge auch aufgezeichnet. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man rankommt an die alten. Aber YouTube. Man kann viele Vorträge sich einfach da angucken von den vergangenen Jahren und da auch Gefühl kriegen, was einen auf der Republika erwarten würde. Ah, Bicycle Mark hält einen Vortrag über After Occupy. Das klingt interessant. Ja, Onkel Tim hält einen Vortrag, Onkel Marcel hält einen Vortrag. Ja, was hält denn Onkel Tim einen Vortrag? Weiß ich nicht und ich finde ihn auch wieder Podcasting. Über Podcasten. Aber auf dieser Speaker-Seite findet man sich echt schwer zurecht, weil das irgendwie alles so aussieht wie vergilbte Highschool-Fotos. Ja, und das ist wirklich, also an sich finde ich ja schön, dass so Konferenzzeiten mit so ein bisschen durchgehendem Design, da könnte sich der Chaos Computer Club mal wirklich was abschneiden. Oh, jetzt hält auch der Vortrag. Nichtsdestotrotz, auf der Speaker-Seite ist es halt so, dass man die Fotos von allen Speakern in so einem Mosaik angeordnet bekommt. Und der Clou an der Seite ist, dass die jedes Mal anders aussieht. Das heißt, wenn man mal denkt, man hätte, also wenn man sich mal orientiert hätte, so irgendwie Tim wäre jetzt links von Marcel 3 weiter unten, das hilft überhaupt nichts. Man kann sich nicht mal merken, dass Tim jetzt rot wäre. Also sind irgendwie die Speaker sind so in 4-5 Farben, sondern alles ändert sich jedes Mal zufällig, was für eine Navigation einfach eine Katastrophe ist. Ich habe den Tim immer noch nicht gefunden. Ich schon. Ah, hier. Alle werden gleich behandelt, aber für den Nutzer ist natürlich nicht so toll. Ja, das stimmt schon. Warum Podcasts funktionieren, wusste ich es doch. Ja, könnte spannend werden. Genau, 2. bis 4. Mai in Berlin trifft sich irgendwie so die halbe Twitter-Nasenwelt. Die Netzprominenz. Die A-Blogger und die der Gemeindevorstand. Genau, der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand. Von Bloggersdorf. Ja, so Klein-Bloggersdorf ist da. Klein-Bloggersdorf-Verwaltungsebenen-Treffen. Ja, ich habe schon fast das Gefühl, Klein-Twittersdorf. Ja, statt Klein-Bloggersdorf. Ja, also vielleicht Klein-Google-Plus-Dorf. Ja, Google-Plus. So. Guter Stichpunkt. Nach dem Motto. Ja, ansonsten, wenn wir schon bei Konferenzen waren, ich war letztes Wochenende auf einer, hatte ich ja auch schon angedeutet, in einem halben Jahr gibt es die Dokumentation dazu, könnt ihr euch dann alles angucken. Wir haben aber über interessante Themen gesprochen, also ich habe über Feedback gesprochen in Spielen, Wie wichtig ist es? Da werden wir sicher heute nochmal dazukommen. Hm. Dann gab es zum Beispiel Bestrafungssysteme in Spielen und wie man die einsetzen kann. Viele von euch werden ja auch diese Pain Station kennen. Hm. Und ja, also viele verschiedene interessante Themen. Ich habe eben mit meinem iPhone gefilmt ein bisschen, aber das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil das wackelt wie Hölle. Und es war dann ziemlich schnell voll, obwohl es das Größte ist. Ja, ja. Ich sagte doch, ja. Camcorder. Ja, 1080 Video braucht halt auch. Ja, hm. Ja, aber die Frage ist, was mir die Qualität bringt, wenn sie dann nicht so gut ist. Das ist ja immer die Frage, was etwas bringt, wenn es nicht gut ist. Naja, wenn du es auf 27p runtercuttest, dann kannst du es auch mit iMovie auf dem Desktop gut entwackeln noch. Also wenn du so viel geshaked hast, dann aber gute Nacht. Mehr Koffein. Also wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt und es macht immer wieder Freude. Schön, schön. An dieser Stelle, bevor wir dann zum Konsumteil, ich finde es schön, dass wir so langsam so eine Zäsur in der Sendung entwickeln. Der Nicht-Konsumteil und der Konsumteil. Ja. aber bevor wir da hinkommen, habe ich jetzt mal wieder die Hörerkommentare gesammelt. Und wie immer fangen wir mit dem ersten an. Ja, hallo, hier ist der Corby und ich wollte mal kurz was zum Thema Spotify sagen, also keine Supportanfrage ausnahmsweise, nämlich zum Facebook zu spammen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat doch der Zuckerberg bei dieser letzten Facebook-Veranstaltung dafür extra so eine neue Second Timeline, meine Timeline eingeführt, die da am Rand durchscrollt und da dann das reinspuckt, also nicht die Main-Timeline sozusagen der Freunde zuspammt. Und dann wäre für mich das einzige Problem noch die Privatsphäre-Thematik, dass man seinen Musikgeschmack irgendwie für sich behalten wollen würde, was ich allerdings auch nicht problematisch finde. Und ja, das war's auch schon, wollte ich nur mal sagen. Und ciao. Ciao. Mit Vogelatmo. So ein Hörerkommentar. Jetzt lerne ich endlich mal die Stimme von Corby kennen. Ja, siehst du mal. Ja. Ja, schönen Gruß an der Stelle. Ja, es ist eine valide Aussage, denke ich. Es gibt diese Kästen in der Timeline, gibt es ja irgendwie auch so, mit der dann nochmal die App gruppiert wird und weniger spammig wirkt. Ich finde die sehr verwirrend, diese Timeline, vor allem, weil die so links, rechts immer abwechselnd ist und du nicht das Neueste einfach linear von oben nach unten runter scrollen kannst. Ja. Aber haben wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, kann man irgendwie einstellen auch, dass es spammt oder nicht. Ist halt so. Ich finde es jetzt auch nicht super schlimm. Ja, bei Last.fm war das ja irgendwie das Feature dieser Community, dass er dir den anderen mitteilt, was du machst. Hm. Diese Cross-Dinger sind halt immer blöd irgendwie. Ja, kann man abschalten, wenn man es weiß. Ja, ich habe es ein bisschen ausprobiert und bin einfach verwirrt und dann habe ich irgendwie Spot On auf dem Phone ausprobieren wollen, was so ein Third Party so diese Pandora Element aus Spotify benutzen Software wäre. Mhm. Da konnte ich dann mit meinem Account mich nicht anmelden, warum auch immer, und dann habe ich es auch wieder aufgegeben. Also ich habe es jetzt irgendwie installiert und habe jetzt diesen initialen Spam wohl verhindert, indem ich am Anfang gleich geklickt habe, nö, und dann irgendwie später halt auch nicht. Ich habe diese Aktion noch nicht gemacht, die mehr Spam auslösen. Also dieses Facebook immer alles, was ich höre, habe ich halt ausgemacht. Ja, aber ganz ausmachen konnte man es nicht. Also da gab es auch noch eine kurze Diskussion mit dem Herrn Monoxid auf Twitter. Der hat gemeint, es geht. Und das ist nur für ihn irgendwie gegangen, weil er irgendwie vielleicht einen alten Spotify-Account hat oder warum auch immer. Ich habe auf alle Fälle auch so. Ja, es ist für mich auch, wenn man sowas mag, kann man es ausprobieren. Ich finde es relativ undurchsichtig, was ich wann wie zahlen würde und wieso und welche Musiktitel dann wirklich da wären oder nicht. Was ich ganz interessant finde, ist so dieses Inbox-Feature, dass dir deine Freunde irgendwie Musik in die Inbox schicken können und so. Und also das ist eine interessante Komponente. Der soziale Aspekt, den fände ich eigentlich auch am spannendsten dann dran. Das hätte ich halt eigentlich gerne so in Apple-Infrastruktur. Ja. Aber Ping. Mal sehen, ob das was wird. Ja, aber also, was ich jetzt nach einer Woche gemerkt habe, ist einfach, mein Bedürfnis ist halt schon abgedeckt in der Kombination YouTube-iTunes. Also YouTube kann ich mich informieren, iTunes kann ich es kaufen. Und die leidvolle Erfahrung, dass das bei Fernsehserien halt nicht der Fall ist. Also Spotify für Fernsehserien in Deutschland hätte ich viel mehr Bedarf für. Du hättest lieber Netflix oder Hulu. Ja. Aber weil wir nochmal bei Facebook waren, so diese Timeline, also da geht es mir auch so, dass die lese ich nicht. Die Timeline habe ich optisch. Da habe ich optisch so ein Links-Rechts-Geschichten, aber wenn ich da drüber scrolle, lese ich die Artikel nicht, was ich interessanterweise auf meiner News-Seite schon mache. Aber so, da ist einfach irgendwie sehr, was los. Ich finde es sehr mies gemacht. Aber es ist nicht. Weil es ist überall irgendwas, aber macht nicht viel Spaß. Aber diese Close Friends-Geschichte, die ist auch neu, oder? Close Friends? Ja, es gibt jetzt irgendwie so eine Gruppe, die irgendwie enge Freunde oder Close Friends heißt und da kannst du Leute reinpacken. Mhm. Und dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn die was posten. So, dass du von denen nichts verpasst. Ah, okay. Fand ich so als Idee gar nicht schlecht. So. Ja, also ich bin meistens in meiner im Homescreen, wo ich diese einen linearen Anzeige habe und wo Twitter auch noch denkt, Facebook auch noch denkt, muss irgendwie nach Relevanz für mich umsortieren, was mich eher verwirrt. Ja, aber eigentlich sind wir ja bei den Hörerkommentaren. Genau, gerade wieder aber ein. Der war ja zu Facebook. Und genau, aber wir können jetzt den nächsten Spotify. Spielen. Beides. Spotibook. Spotibook. Ja. Hallo Fanboys, das ist der Jan aus Calgary. Ich habe erstmal ein dickes Lob an euch. Ihr macht wirklich einen sehr, sehr guten Podcast. Höre ich immer wieder gerne. Und habe dann noch zwei Fragen und zwei Boos, wie ihr das ja so gerne habt. Die erste Frage ist, ich höre sehr viel Podcast mit Instacast im Moment und hätte gerne eine App mit mehr Einstellungsmöglichkeiten. So möchte ich bei dem einen Podcast das automatische Löschen der alten Folge, wenn die neue Folge geladen wird. Allerdings möchte ich diese Einstellung bei anderen Podcasts nicht, wo ich alle Folgen behalten möchte. Eine Sleep-Funktion wäre auch hilfreich, wenn ihr da irgendwas wisst, wäre schön. Und da das neue iPad schon auf dem Weg ist, hätte ich auch gerne eine dementsprechend gute iPad-App und eine Synchronisation zwischen den beiden Apps. Vielen Dank schon mal und meine zweite Frage im zweiten Buch. Tja. Also eine drei Wünsche auf einmal, würde man an der Stelle sagen. Ich persönlich benutze Instacast und kann dementsprechend ganz wenig helfen. Ich habe irgendwie vor einer geraumen Zeit mal irgendwie alles durchprobiert und bin dann bei Instacast hängen geblieben, weil das meines Erachtens der schönste und eingängigste Client war für mich. Aber wenn jemand hier im Kreis oder von unseren Hörern da eine Empfehlung hat mit den Features, inklusive wann man da was löscht und wann man was behält und so, dann sag Bescheid. Ja. Also mir geht es inzwischen genauso, ich bin auf Instacast gewechselt und ich werde auch nicht mehr zurück in irgendeiner Form. Wenn mich Instacast for life. Ja, wenn Instacast es nicht macht, was mich irgendwie total ankäst. Bei iTunes hat mich ja auch nur, das war halt dann zu schlecht irgendwie. Hm. Irgendwann war es mal zu schlecht und vorbei. Und jetzt ist es angenehmer, an der Stelle gleich auf dem Gerät das machen zu können. Ja. Aber deswegen weiß ich auch, weil ich wüsste nicht mal mehr, wie man bei iTunes die Einstellungen so macht. Also ich weiß nur, dass es da pro Podcast noch ging in irgendeiner Form. Ja, da kannst du das links unten diese hingeschusterte Settings-Button, mit dem man dann nochmal extra Fenster aufmacht und dann. Ja. Naja. Sorry. Vielleicht können wir bei der zweiten Frage helfen. Ja, danke schon mal dafür. Und nur meine zweite Frage. Und zwar würde ich gerne zwischen dem neuen iPad, was bald kommt, und meinem iPhone eine nahezu lückenlose Synchronisation haben und frage mich, wie ich das am besten mache. Und zwar würde ich gerne meine ganzen Mailadressen in die iCloud stellen. Geht das oder geht dann nur die @me-Adresse? Das zweite wäre die Fotos, vielleicht über iPhoto, da ich das auf jeden Fall auf dem iPad nutzen möchte. Und frage mich, ob es dann eine gute Synchronisation zwischen dem iPad, zwischen dem iPhone und vielleicht auch zwischen einem Mac gibt. Und das letzte sind die Dokumente, die ich gerne über Pages synchronisiert haben möchte, zwischen eben meinem iPhone, mit dem iPad und dem Mac, wobei ich die dann auf allen drei bearbeiten kann und die Änderung über die iCloud gepusht wird. Ich hoffe, dass das so möglich ist und ich hoffe, ihr könnt mir da bei weiterhelfen. Vielen Dank, macht weiter so. Ciao. Ja. Fangen wir vorne an. Die Mails. Also Mails in der iCloud ist ja erstmal so ein Marketingbegriff, der in der Realität dann irgendwie anders aussieht. weil im Prinzip gibt es keine Mails in der iCloud, es gibt halt me.com. Ja. Genau, also es gibt diesen einen Account und der wird auch mit dessen Zugangsdaten werden gesynkt, aber das sind ja die Zugangsdaten, die du bei, bei deinem iCloud-Account eingetragen hast. Für alle anderen Mail-Accounts gab es ja bei MobileMe so die Einstellung, synk mal die in irgendeiner Form, beziehungsweise über iTunes selber kannst du ja auch noch die von deinem Rechner da drauf synken lassen. Über die Cloud kannst du nur welche eintragen und dann das Cloud-Backup aktivieren, dass es da wieder zurückkommt. Aber es gibt nicht mehr das Setting dafür, dass du synchronisiert auf mehreren Geräten dieselben Mail-Accounts über die iCloud machen kannst. Ja, und an sich kann man natürlich seine anderen Mail-Accounts forwarden auf seine .me-Adresse, wenn man das will, wenn man das irgendwie alles auf eine Adresse und ein Ding, wo es hängt, konsolidieren möchte. Aber im Prinzip kannst du dann auch einfach auf deinem iOS-Gerät mehrere Accounts eintragen und das funktioniert ja auch super. Also da ist, glaube ich, das ist nicht so das Problem mit dem Synken an der Stelle. Das zweite war iPhoto, wenn ich mich richtig erinnere. Das funktioniert über iTunes. Ja. Also da gibt's ja so dieses extra, den Fotoreiter. Hey, hey, hey und so. Der goldene Fotoreiter. Ja, schlimm. Ich weiß. Und da kann man einstellen, was man synken will. Da kann man mit iPhoto oder mit Aperture oder sogar auch mit einem Folder, glaube ich, synchronisieren auch noch zusätzlich. Ich glaube, mit einem Folder geht auch. Oder auf Windows geht irgendwie nur der Folder, glaube ich. Deswegen, daher kommt es. Und kann einstellen, was für welche Alben man haben will, welche Smart-Alben. Und das ist eigentlich alles relativ, das funktioniert soweit. Ja, hat ein bisschen so ein Roundtrip-Problem ab und zu. Also wenn du das iPhone ansteckst und dann während der schon synken beginnt in iPhoto deine Bilder importierst und von deinem Gerät löscht, kann es mal sein, dass wenn du nicht nochmal synken drückst, dann auf dem Gerät die Bilder, die du gerade importiert hast, eben nicht sind und so Geschichten. Aber ansonsten ist das der einzige Weg, wie man irgendwie Fotos auf dem Gerät synkt. Ja, und umgekehrt hast du halt Fotostream jetzt. Also Fotos, die du auf iOS machst, die kannst du ja relativ simpel auf alle deine Geräte irgendwie verbreiten. Genau, du kannst Fotostream aber auch von iPhoto aus bestücken. Also du kannst auch, wenn du Zeug importierst, also du kannst an sich die Einstellung machen, dass du, wenn du Zeug in iPhoto importierst, dass es automatisch in den Fotostream reinfällt. Oder du kannst einfach Alben, die du gerade hast, so in den Fotostream packen. Aber es ist halt der Fotostream, das heißt, es ist eine lange Liste von Fotos. Aber darauf hättest du dann Zugriff von allen Geräten. Ja. Und das letzte, die Dokumente, da hatten wir irgendwie auch vor 2 Wochen schon mal ordentlich drüber geredet, bei einem anderen Hörerkommentar, wenn ich mich richtig erinnere. Das kommt dann halt auf die Programme an, ob die das schon unterstützen. Also wenn man da so schlecht gepflegte Software wie zum Beispiel von dieser kleinen Firma Apple benutzt, dann ist man bei Pages halt momentan noch ein bisschen aufgeschmissen, weil die nach wie vor keinen iCloud-Support haben. Ich habe es mir jetzt gerade selber nicht mehr geglaubt, dass es immer noch so ist. Aber ja, nee, ist immer noch so, wird vor Mountain Lion wohl nicht kommen. Ja, weil, also in Mountain Lion ist das dann so ein bisschen... Und dann nur für Mountain Lion. Ja, Mountain Lion ist es ja dann Systemfunktionalität damit halt auch in allen Programmen drin. Aber bis dahin muss man halt ein bisschen drauf achten, wenn man dann Programme hat, wo irgendwie wirklich zwischen Mac und iOS gesynkt werden soll über die iCloud, dass sie das auch alle können. Mhm. Ja, übrigens, was ich ganz interessant fand an der Stelle, ich habe irgendwie Byline mal benutzt mit einer iCloud-Unterstützung und ja, fühlt sich schon ein bisschen wirr an, wie es im Moment so gebaut ist, mit welchem Workflow man irgendwas in die iCloud bringt oder nicht, sowohl auf dem Desktop als auch also auf dem Gerät. Aber was für mich dann am nervigsten war, wobei eigentlich technisch konnte das Programm dann an der Stelle nichts dafür, ich habe halt nach dem Update auf das neue Gerät hier, war wohl einfach die Dokumente, weil dadurch, dass iCloud-Dokumente waren in irgendeinem temporären Folder und sind mitgelöscht worden, anstatt mit drauf zu sein. Das heißt, ich hätte einmal die App starten müssen in dem Netzzustand, um was machen zu können. Habe ich nicht gemacht, war dann in irgendeinem Restaurant mit keinem Empfang, wollte ein bisschen einen Artikel schreiben und davor was nachgucken in einem anderen. Habe es aufgemacht und dann hatte ich halt lauter leere Dokumente, weil so Connaught Connect to iCloud und hatte ich nicht. Ja. So toll, als alles irgendwie gesynkt wäre, ja, dann ist das sind wieder so, wenn du mal nicht online sein kannst, hast du dann trotzdem wieder Probleme, leider. Ja. Es ist halt auf mehr Stellen, wo es kaputt gehen kann. Jo. Nun ja, dann lass uns doch zum letzten Kommentar für diese Woche kommen. Hallo Fanboys, hier ist Felix aus Bielefeld und ich wende mich an euch mit einem kleinen Problemchen, das mir iPhoto und die MobileMe-Galerie bescheren. Ich habe vor längerer Zeit einige passwortgeschützte MobileMe-Alben per iPhoto veröffentlicht und sie später wieder gelöscht. Dummerweise waren die Alben daraufhin nur in der Webkategorie in iPhoto gelöscht, nicht aber im Online-Fotoalbum, also auf gallery.me.com. Die Fotos selber sind zwar nicht mehr online, aber in der Übersicht sind noch die Ordner und deren Namen zu sehen. Es sind aber einfach leere Alben. Meine Frage natürlich, wie kann ich diese leeren Ordner nun löschen? Zur Info, ich arbeite an einem 24-Zoll iMac aus dem dritten Quartal 2010 und es handelt sich momentan um iPhoto 11. Das Problem bestand allerdings schon vor dem Update von Version 09. Ja, vielleicht habt ihr da einen guten Tipp für mich. Bleibt noch zu sagen, top Podcast und bitte weiter so. Tschüss. Ja, betretenes Schweigen in der Runde. Ich hätte einen Tipp. Und zwar warten, bis es MobileMe nicht mehr gibt. Nicht mehr so lange hin. Ja. Dadurch, dass ich hier nicht umgezogen bin, sondern den Account auslaufen lasse und einen neuen iCloud-Account gemacht habe, kriege ich regelmäßig Mails mit, hey du, ich bin gleich nicht mehr da. Mach doch mal, zieh doch um nach iCloud. Wann ist denn da Sunset, wie man so schon sagt heutzutage? Weiß ich nicht auswendig, ich kann mal kurz in der Mail nachgucken. War das irgendwie August oder so? Ich weiß es gar nicht. Also, aber was war nochmal die genaue Frage? Eine leere Galerie entfernen. Genau. MobileMe. Search. Ja, also wir haben jetzt damit auch keine Erfahrung soweit, denke ich, aber auf jeden Fall spätestens, wenn MobileMe es nicht mehr gibt, dann hat sich das Problem auch erledigt. Ja, ich habe leider auch keine Lösung, ich hatte aber ähnliche Schmerzen auch schon mal und auch irgendwie so, also diese ganze Integration hatte ein wenig Spaß gemacht. Ja. Das war immer alles schon kacke. Ja, jetzt ist es halt einfach weg. Jetzt ist es weg. Ist ja auch mal was Gutes, wenn was Schlechtes nicht mehr da ist. Man muss allem was Positives abgewinnen. Nun ja, aber damit dann auch soweit für diese Woche Hörerkommentare. Und wir gehen über zum letzten Teil der Sendung, nämlich der Teil, in dem wir euch Dinge empfehlen, die euch einerseits Geld und andererseits Zeit kosten. Ja. Und anfangen tun wir mit Mario. Genau, mit einem Produkt, das weder noch. Hahaha, ja, Zeit schon. Ja, vielleicht. Ja. Also nur der Vollständigkeit halber. Ich habe nicht viel damit gespielt. Mhm. Mario O, so wie Fanboys. Genau, also Mario. Ja, das ist jetzt ein wirkliches Spiel. Mario Null ist jetzt ein echtes Spiel geworden. Mhm. Das ist der Mario Portal Verschnitt. Ich habe nur reingespielt, mehr nicht. Fand das User Interface, sagen wir, gewöhnungsbedürftig, hat mir nicht gut gefallen, weil ich mit Maus und Tastatur spiele, also Portal, den Portal-Teil mit der Maus und den anderen mit der Tastatur und als alter Trackpadder, ja, ist das anstrengend. Naja, aber Portal spielst du auch nicht mit dem Trackpad. Ja. Also Portal hast du ja auch nicht mit dem Trackpad gespielt, oder? Ja, aber das muss ich ja beim Mario. Ja, aber wie gesagt, bei Portal ja auch. Nee, Tastatur-only geht da schon auch. Geht's? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Tastatur only Portal. Was erzählst du denn? Nein, aber das ist was anderes. Wenn ich das Trackpad zum Hingucken mache, benutze, dann ist es in Ordnung. Aber da benutze ich es ja zum Zielen. Ja, das hat so dieses 3D-2D-Ding. Ja, bei Mario. Ja. Aber ich habe mir die Videos angeguckt und das sieht ja extrem cool aus. Also man ist der übliche rote Klempner und kann halt mit der Super Mario World an der Stelle dann, oder besser gesagt Super Mario Brothers ist es, glaube ich, kann man dann eben auch lustige Portale schießen und da fallen dann Goombas von einem ins andere und es ist Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, dafür habe ich zu wenig gespielt, ob das Spiel so lustig ist wie die Videos, die fand ich natürlich auch ziemlich cool. Aber kann man sich einfach mal angucken, gibt's kostenlos. Für den Macke? Ja, auch für den Mac, also für OS X, für Windows, für Linux. Genau, man kann spenden, wenn es einem gefällt. Aber genau, Windows, Linux, OSX. OSX. Und die OSX. OSX. OSX. Du bist sowas von raus. OSX. OSX. OSX. OSX. Ah ja, ich hab das schon lange mal gesehen, das Video dazu. Das ist schon älter. Also, und ich habe mir nicht gedacht, dass sie wirklich ein Spiel draus machen. Ich dachte so, es ist nur eine coole Idee und ein cooles Video. Mhm. Aber umso besser. Umso besser, muss man mal ausprobieren. Vielleicht taugt es ja was. Ja. Was definitiv was taugt, ist Journey. Und ich habe euch ja angefixt letztes Mal. Ja, und, ich habe dich schon gerügt, dass du so untertrieben hast. Ja, ja. Ihr habt jetzt eure eigenen Erfahrungen mit Journey gesammelt und wollt berichten. Ja, das war für mich ja das erste PS3-Spiel überhaupt. Oder überhaupt das erste Sony-Spiel, was ich gespielt habe. man spielt sich da so rein. Ne? Also ich fand es sehr schwer aufzuhören, nachdem man erstmal drin war. Mhm. Dominik hat es geschafft, mir dann auch ungefähr nach der Hälfte des Spiels die Online-Funktion freizuschalten. Ja, er hatte so ein bisschen PSN-Schmerzen wieder mal. Ja, also man musste halt vorher... Ich habe meine PlayStation auch schon lange nicht benutzt und deswegen habe ich meinen Account-Reset und so weiter auch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe noch durch dieses gib ein neues Passwort und akzeptiert dreimal die Bedingungen, musste ich nochmal durch. Und ich hatte das mit meinem Account zwar gemacht, wollte mal selber auf einem anderen Account spielen lassen, damit wieder von vorne und so und nicht mit meinem Account spielt. Mhm. Und bei dem Account habe ich es dann vergessen und... Du hast wohl auch Meldungen bekommen, dass es disabled war. Das hatte ich aber nicht so gestört. Ich muss erst mal gucken, was da... Vor allem die Meldung, dass es geht, war total verwirrend. Weil da stand irgendwie was wie, wenn Sie das spielen, schauen Sie in die Nutzungsbedingungen. Wenn man das auch akzeptiert. Und für mich war das dann nochmal ein Hinweis, vielleicht geht's ja immer noch nicht. Und ich muss in die Nutzungsbedingungen. Dann gehe ich in die Nutzungsbedingungen und mache... Dann scroll ich da 15 Minuten. Das ist ja auch das Geilste. Ich glaube, da habt ihr schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Das passierte da ständig. Also, ich meine, man kommt aus den Nutzungsbedingungen aber auch einfach mit Viereck wieder raus. Ja, wieder zurück, aber wenn man es akzeptiert. Ja, ich wollte es ja akzeptieren. Form, und dann kommt keine Rückmeldung, dass ich es akzeptiert habe. Kommt der Button, der akzeptieren oder nicht akzeptieren Button ganz unten, kommt erst, wenn du ganz nach unten gescrollt hast und vorher ist da auch nicht was Ausgegrautes. Ja, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass der durchgescrollt hat. Ich musste das jetzt 3-4 Mal machen. Okay. Also es gibt auch so, wo du nach rechts schieben kannst irgendwie und dann akzeptieren kannst. Es ging da nicht. Okay. Aber ja. Also ich muss dazu sagen, wir haben hier natürlich die optimalen Bedingungen. Wir haben die PS3 hier, einen Beamer, einen Raum, einen coolen Sound. Da macht man sich das Zimmer dunkel und starrt auf diese Wand. Und dann noch das Force-Feedback, was ich ja noch gar nicht kannte, wie peinlich. was sehr schön eingesetzt ist in dem Spiel. Ja, und dann geht's los. Und ich fand es interessant, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, dir zuzugucken, Dominik. Du hast es ja vor mir gespielt und das hat noch viel mehr Lust auf mehr gemacht, es selber auszuprobieren. Und es hat mich ziemlich umgehauen, das Spiel. Die ganze Dramaturgie ist so unglaublich gut gestaltet. Wie viele Gedanken sie sich gemacht haben mit der ganzen Interaktion mit der Welt, mit den Charakteren, dass du sehr offen startest, dass sich das dann an den richtigen Punkten verengt, die Möglichkeiten und so weiter. Und dass die Umwelt auch dich quasi dazu zwingst, mit deinem Partner zusammenzuarbeiten und zudem auch eine engere Beziehung aufzubauen. Ja, ich fand es auch unglaublich, wie die Umwelt mich leitet, ohne dass sie mir was vorschreibt. Also ich wusste eigentlich immer, wo ich hin muss, obwohl es eigentlich kaum Hinweise gibt. Also es ist so subtil gemacht, dass das ist beeindruckend. Und ja, dieses Zusammenarbeiten, es ist ganz schön, dass es halt... Sollen wir jetzt schon die Spoilerwarnung machen? Weiß ich nicht. Ja, also wer wirklich noch gar nichts und wer sich komplett spoilerfrei halten will, der kann an der Stelle, glaube ich, 5 Minuten oder zum nächsten Kapitel vorspringen. Wir haben ja Kapitel. Ja. Zum Kapitel vorspringen. Je nach Player. Je nach Player. zu Kapitel 17 dann. Jetzt machst du wahrscheinlich 10 Kapitel zwischendrin. Ja, genau. Nee, egal. Spoilerwarnung an der Stelle. Und dann können wir auch spoilern. Ja, also es beginnt sehr offen, sodass du erstmal deinen Spieltrieb auch befriedigen kannst und fokussiert sich immer mehr Und ich fand dieses Element mit den Leuten treffen unglaublich spannend, weil am Anfang, ja, da ist halt noch jemand und ich will aber gucken, was ist hier und was ist da und was ist hier. Und die Umgebungen werden, die verleiten dich dann irgendwann dazu, eben mit dem anderen dich mehr auseinanderzusetzen. Also du kommst dann am Ende, und nicht am Ende, also irgendwann später im Spiel kommst du in so eine Schneelandschaft und diese ganze Gegend ist so unwirtlich, dass du dich so gern an den anderen ranhängst, dass da überhaupt noch jemand ist. Ich musste, das war ganz fürchterlich, weil mein Kompagnon ist dann mehr oder weniger gestorben. Ich weiß nicht, ob der aufs Klo gegangen ist oder. Das finde ich bei der Schneelandschaft ja eh auch noch so krass, dadurch, dass es da so winterig ist, man friert so langsam ein. Das heißt, selbst wenn man nicht springt, verliert man die Energie. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich ja gegenseitig die Energie auch aufladen kuscheln, und dann ist es irgendwie so wärmer. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich hatte immer Angst davor, dass ich vielleicht, wenn ich zu lange alleine bin oder nicht irgendwo mich auflade, dann wirklich festfriere. Und wenn dann, eben so der Kompagnon aus dem Spiel geht da drin, nachdem er schon so ein bisschen angefroren ist, dann hat's halt eher so den Eindruck so, oh Gott, hier stirbt man, hier kann man noch sterben. Ja, das war total tragisch. Wir haben uns da durchgekämpft bis zu so einer Brücke und dann ist eher die Brücke runtergefallen. Da kommst du dann wieder zurück. Sozusagen. Da kommst du dann von unten wieder hoch, aber auch. Und ich bin halt hinten nach in Panik. Und dann saß er im Schnee und saß da einfach so. Und ich habe so gemacht. Und er saß einfach da und sah. Und so alle 5 Minuten stand er kurz auf, hat gemacht und hat sich wieder hingesetzt. Und das aber immer seltener. So, dass ich nicht wusste, kommt der noch wieder oder kommt der nicht? Und ich harrte da dann eine Viertelstunde im Schnee aus und habe versucht, mich umzugucken und ihn irgendwie wieder zu beleben oder so. Und dann musst du halt diese klassische Entscheidung treffen, lässt du den jetzt zurück und gehst alleine weiter oder wartest du, hilfst ihm irgendwie? Also das fand ich sehr hart und dann bin ich irgendwann alleine los, als dann gar nichts mehr von ihm kam. Und musste diesen ganzen Weg, den wir vorhin zusammen gemeistert hatten, nochmal alleine gehen. Das war echt hart. Also fand ich fantastisch, so von diesem, von dem Emotionalen, was da passiert. Und ich hab einen Talk rausgesucht, wo sie eine Stunde ungefähr, also eine Dreiviertelstunde über die Entwicklung sprechen von Journey und auch ganz stark darauf eingehen, wie so dieses Design entstanden ist, was Kooperation angeht. Denn also ich glaube, da ist es wirklich, also mir hat alles gut gefallen, die Musik, die Optik, die Story und so weiter, aber dieses Element der Kooperation, dass du die Leute in ein Spiel, in ein Multiplayer-Spiel reinwirfst, ohne ihnen zu sagen, was sie machen müssen und dass sie am Ende bei Kooperation landen, das finde ich eine grandiose Leistung, die, glaube ich, relevanter ist als so ein Spiel an sich, sondern durchaus relevant sein könnte für die Welt da draußen. Also, dass sie zum Beispiel festgestellt haben, am Anfang hatten sie das Spiel für 4 Leute, dass das problematisch ist, weil sich sofort Gruppen bilden. Also 2 gegen 2 oder noch schlimmer 3 gegen 1. dass sie ganz bewusst versucht haben, Elemente, wo man auf die Idee kommt, gegeneinander zu arbeiten, rauszunehmen und einen zu steuern. So, und die Kooperation zu belohnen. Also wenn man sich, wie gesagt, aneinander kuschelt, dann lädt sich die Energie von alleine auf. Und das Meisterhafte finde ich dran, dass du nicht dazu gezwungen wirst. Also du kannst das Spiel eigentlich auch ohne Kooperation spielen, du kannst die Leute immer verlassen, dann triffst du halt neue und die treffen auch neue. Und wie du eben rangeführt wirst. Also du hast so das Gefühl, du beginnst so als kleines Kind, was erstmal den Spieltrieb ausleben will und sich und rumtollt und so weiter. Und du wirst tatsächlich so in einer Partie des Spiels fast erwachsen. Ja, das ist auch so das, was ich so großartig an dem Spiel finde, dass man, also für mich mappt das halt so auf ein Leben. Ja. So irgendwie, man geht einen gewissen Teil gemeinsam und ist aber das. Ja, aber am Anfang ist man auch sehr promisk. Genau. Mit den Kompagnons. Ja. Also da sind viel, also vorher, als ihr das erzählt habt, so auch, da war auch wieder viel von dem drin, dass genau auf diesen Metapher auch passt. Dass man da eben ein Leben nachspielt auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und wenn du dann erstmal mit einem 3 Level lang zusammengegangen bist, dann hat man sich so aneinander gewöhnt und möchte auch irgendwie das weitermachen. Mhm. Also ich war dann auch sehr enttäuscht, dass ich gesehen habe, als sie dann halt einfach weg war. Also ja, also es war ein Erlebnis, das ich bei einem Computerspiel so noch nicht hatte, und es zeigt halt auch, dass du völlig andere Erlebnisse mit Spielen abbilden kannst, als die, die jedes Mal abgebildet werden. Hm. Also Thumbs up, das darf man sich nicht entgehen lassen, selbst wenn man keine PS3 hat. Das heißt, fragt mal rum, vielleicht hat irgendjemand von euren Freunden eine. Ja, also ja. In 1 bis 3 Stunden ist man durch. Ja, das fand ich ganz gut, so von der diese Spielfilmlänge, weil man sich eben auch darauf konzentrieren kann. Du bist nicht gezwungen, sozusagen eine Pause zu machen. Das bist ja bei längeren Spielen, du kannst die nicht durchspielen. Du musst es irgendwann weglegen. Und ich habe jetzt auch den Ehrgeiz, das nochmal zu spielen und echt zu versuchen, von Anfang bis Ende mit jemandem das durchzumachen. Was natürlich schwer ist, weil du weißt nie, wen kriegst du dazu geordnet. Ja. Ey, ich finde, die Frage ist auch, ob man die gleichen Ziele hat. Das ist ja auch wieder so, was halt wieder. Ja, aber das ist das Witzige, dass du so lange, bis du jemanden findest, der dich sozusagen versteht und bei dir bleibt. Genau. Das ist total absurd alles. Aber es gibt ja dann so die Leute, die halt unbedingt alle Schalteile sammeln wollen, ja, und dann halt irgendwie da rumlaufen und. Was ja das einzige klassische Spielelement ist, das man erfolgen kann an der Stelle. So. Ja, man kann schon auch noch irgendwie erkunden und so. Gibt es keine Belohnungen für großartig. Ja, aber so vom Spielelement so alle Schalteile finden ist der einzige ganz reguläre Spielmechanik-Geschichte. Genau. Wobei es gibt schon auch Trophys noch. Also es ist, gibt zum Beispiel eine Trophy für, dass du diese Brücken nicht ganz fertig baust und halt dann drüber fliegst über einen Teil. Okay. Ja. Also solche Sachen. Also es gibt auch Leute, die spielen das auf Trophys. Ja, also worauf ich aber eher raus wollte, war so, dass so klassische Spielmechanik ist so gut wie nichts drin eigentlich. Ja? Also außer komm mal ans Ende. Ja? Da spielst durch und da gibt es Schale-Zeug zum Sammeln. Und aber ausmachen tut das Spiel alles andere. Ja. So. Ja. Ja, und das, was an Spielmechanik drin ist, das ist halt so natürlich eingebaut, dass es dir gar nicht auffällt. Zum Beispiel gibt es da so eine Stelle, wo der Wind einfach ganz stark bläst, aber halt in Rhythmus. Dann war es Zeit, sozusagen in der Zeit, wo der Wind nicht bläst, dann irgendwohin windgeschützte Stelle zu suchen. Aber es ist halt so natürlich, dass du gar nicht das als Spielmechanik so wahrnimmst. Da hatte ich mal ein schönes Erlebnis mit jemandem, dass wir gemeinsam nicht gecheckt haben, dass wir da nicht weiterkommen. Also, dass man da schon auch irgendwie weiterkommt und dann nochmal so büpp, büpp, büpp, büpp, büpp, und dann nochmal zurückgelaufen, nochmal einfrieren beim Zurücklaufen. Irgendwie versucht gemeinsam irgendeinen Berg hoch, einen anderen Weg, nur um dann nachher festzustellen, oh Idee, ja, man kann sich ja vielleicht so an der Stelle verstecken. Und dann Idee gehabt und dann so büpp, büpp, büpp, büpp, büpp, den anderen mit hingezogen und dann halt einmal vorgemacht und dann schön mitgemacht und dann wieder weiter. Also das ist echt, echt klasse, was da an Kommunikation funktioniert ohne viel anderes. Und da ist aber auch wichtig, wie realistisch in Anführungszeichen sie das Setting gemacht haben. Also dass du den Sand hast, dass diese Figur, wie die sich bewegt, also du interpretierst einfach viel in die rein, auch wenn der andere sich, wie der sich bewegt, kannst du dann irgendwie sehen, was hat er denn jetzt wohl vor? Schaut er jetzt zu dir zurück oder läuft er dir einfach davon oder so? Also ich glaube, dieses sehr physiksbasierte Setting passt in dem Fall wieder sehr gut. Ja, fein. Wir haben beim Mittagessen ja auch drüber geredet und du bist auf so eine Parallele gekommen, die ich sehr interessant fand. Es gibt von Jason Rohrer so ein Flash-Spiel, das dann auch für iOS umgesetzt wurde, das heißt Passage. Passage. Und das ist natürlich grafisch ganz anders und was die Spielmechanik angeht, auch ganz anders. Man spielt es allein, aber es macht irgendwie so ein bisschen ein ähnliches Gefühl, so eine Mini-Version von Journey, von dem Gefühl, das Journey macht. Ja. Fand ich eine interessante Feststellung, wollte ich auch im Podcast erwähnt haben. Und es war mal ein befriedigendes Ende, was ich viel zu selten habe im Computerspiel. Und es gab öfter mal den Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist das Spiel zu Ende und dann ging es noch weiter. Was manchmal auch schlecht ist, aber in dem Fall war es echt gut. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt hier in Fanboys schon zweimal drüber geredet. Wenn ihr noch mehr über Journey von uns oder besser gesagt von mir hören wollt, dann könnt ihr noch den Manu Spielt hören mit seinem Breakfast-Podcast. Da war ich nämlich heute Morgen auch und habe ihn voll gesülzt, wie toll das alles ist. Und er hat mitgesülzt und gehacht. Und da ist dann nochmal eine halbe Stunde. Martin erzählt euch, wie toll Journey ist. Und aber eigentlich solltet ihr das nicht hören, sondern lieber Journey spielen stattdessen. Habt ihr auch über die Stelle geredet? Ja, wir haben auch über die, also wir haben noch viel mehr gespoilert, als wir es jetzt hier gerade getan haben. Dementsprechend, weil wir waren auch, aber das ist schon auch ein riesen Klimax gewesen. Ja, definitiv. Und ein sehr gutes Timing. Sehr gutes Timing. Und auch so die Stelle davor und so, ja, also. Ja. Die dann immer alles langsamer wird und so. Ja, ja, das ist schon, also spielt das Spiel, ja, ihr wollt das tun. Das ist die beste Unterhaltung, die man momentan digital haben kann. Genau, und wenn sich einer darüber aufregt, dass das nur 2 Stunden hat, dann hat er nichts verstanden. Kloppt. Nichts verstanden. Ja, dem wird das Abonnementprivileg entzogen. Ja. Dann kommen wir hier zu. Was ist denn das? Jetzt wir kommen zu einem ganz harten Stilbruch, nämlich ein Spiel mit dem Namen Russian Dancing Man, über das ich gestern... Ich hätte hier vorne was anderes. Ja. Echt? Ja, Raumzeit. Wir kommen zu einem ganz anderen Stilbruch, nämlich Raumzeit. Also ich habe ja diese Sachen eingetragen, bevor ich Journey gespielt habe. Das macht es jetzt ein bisschen schwer. Also Raumzeit, was mir da ganz gut gefallen hat, das ist eine App für das iPhone. Mhm. Ein relativ aufwendig produziertes Hörspiel als interaktives Hörspiel. Du kannst halt ein paar Entscheidungen treffen. Es gibt auch so ein Minispielchen mit drin. Die Story ist ein komischer Verschnitt zwischen Star Wars und Anhalter. Okay. Selten so lustig wie eins von beiden. Hm. Der Charakter ist wieder sehr Stereotyp, also so ein Han Solo auf Steroids. Mhm. Aber, wie gesagt, was mir gut gefallen hat, war, ich habe immer nach sowas gesucht, Audio, weil ich auch beim Einschlafen kann man das anmachen zum Beispiel. Du kannst auch auf Autopilot stellen, dann liest er dir einfach die Geschichte vor, so wie er das gerade für richtig hält. Mhm. Downsides, es ist relativ kurz und hört da auf, wo die Geschichte anfängt. Die zweite Episode ist irgendwie bis heute noch nicht erschienen, wenn auch angekündigt seit 1,5 Jahren. Ja. Ich schätze einfach, das ist unglaublich teuer, das zu produzieren. Hm. Und spielt nicht genug ein, obwohl die viele Bewertungen haben, muss also auch ein bisschen was verkauft worden sein. Man weiß es nicht. Ja. Einfach, um das zu hören, also für mich hat sich's gelohnt, auch wenn es jetzt inhaltlich nicht das Highlight war. Hm. Mir hat Spaß gemacht. So, schön. Und jetzt kommen jetzt zu den absurden Dingen des Lebens. Ja, und zwar Russian Dancing Man ist ein Spiel von Weeble Stuff. Also man erinnert sich an Better, Better, Better oder The Amazing Horse oder andere kleine Flash-Animationen, die durch das Internet rasieren. Also, wenn ihr irgendwann mal so einen Zeichentrick-Flash-Film gesehen habt, der euch im Kopf hängen geblieben ist und mit dem euch Leute quälen, das ist meistens dann Weebles. Genau. Ja, und jetzt ein Musikspiel von denen. Und zwar einfache Spielmechanik. Man ist so ein Kosaken. Genau, man ist so ein Kosaken mit vielen, vielen kleinen Kosaken hinter einem. Mhm. Die Länge des Kosakenzugs sagt, wie gut du gerade bist. Und man läuft von links nach rechts durch so Landschaften, die halt aus Weebles so Flash-Dingern abgeleitet sind. Ich war noch nicht bei Amazing Horse und auch nicht bei Badger, aber beide gibt's da drin. Ja, habe ich auch gesehen. Also da gibt's wirklich ein Level, wo im Hintergrund die ganzen Badger stehen und die ganze Zeit Handelmann machen. Und wer auf diese Art von Humor und Nervigkeit steht, ist da voll aufgehoben, weil schon allein das Tutorial beginnt praktisch gesungenerweise. Ja, so, du läufst jetzt da entlang und hüpfst jetzt gleich. Autotuned. Ja, geautotuned auch noch, natürlich ganz, ganz nervig. Die Credits laufen auch so. Ja? Okay. Die Credits laufen ab und nebenher gibt es so Literal Music Video Text dazu. Ja, großartig. Also wer das mag, ein Riesenspaß. Also Ich fand ja am interessantesten fast die Zwischensequenzen. Ja, ja. Es ist so ganz politisch unkorrekte kommunistische russische Kosaken, die aber auch total absurd. Ganz absurde Texte abgeben. Ja, und ja, die Levels je nach Lied, also den ersten fand ich, konnte man gut ertragen und fand ich witzig, den zweiten fand ich unerträglich. Da war ich froh, als du den durchgespielt hattest. Ja, ich habe den Rest dann auf Kopfhörer gemacht und ich habe auch noch nicht so weit gespielt, weil ich wollte auf Normal spielen. Hm. Zur Spielmechanik sei gesagt, es kommen einem Hindernisse entgegen von rechts. Man muss hüpfen. Und man muss hüpfen, aber man hat dafür vier verschiedene Möglichkeiten. Also man muss, also links unten sind zwei Knöpfe, rechts unten sind zwei Knöpfe in Normal. Jetzt, ich weiß nicht, ob es noch mehr werden bei Hard, aber ich glaube, ich hoffe nicht. Und man muss halt den entsprechenden Knopf für das entsprechende Hindernis drücken. Das heißt, es gibt eine Grube, es gibt so einen Baumpfahl, es gibt so eine so ein Looping, ja, und es gibt so Spikes vom Boden. Also im Prinzip Guitar Hero mit Jump and Run. Ja, und hat auch immer nur eins gleichzeitig definitiv, wobei es Hindernisse gibt, wo du dann wieder mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken musst, wo du dir praktisch diese Zuordnung merken musst. An sich relativ anspruchsvoll, also ich bin jetzt nicht bei Badger und Amazing Horse gelandet, weil ich in einem Level hängen geblieben bin und es zweimal gespielt habe und da war mir das gerade zu nervig, so von der Musik her heute. aber ja, also man kriegt schön was für sein Geld und kann seine Freunde kriegen. Endlich mal Badger spielen und nicht nur angucken. Also yes. Das Gameplay sah eher nervig als spannend aus. Naja, es ist halt so ein Rhythmusdrück-Gameplay. Die sind so... Also finde ich jetzt nicht weniger oder mehr nervig als die anderen Spiele in die Richtung. Jo. Nu denn. Und dann kommen wir zu dem Ding, das diese Woche irgendwie, oder eigentlich auch schon letzte Woche und schon länger, so das Internet dominiert langsam. Draw Something. Draw Something. Total simples Spielprinzip. Ich mal was, also mir wird ein Begriff vorgegeben, ich muss den malen, du musst den raten, Montagsmaler. Mhm. Ja. Rundenbasiert, man schickt sich immer gegenseitig Zeichnungen, kann dabei zugucken, wie der andere zeichnet. Das läuft dann quasi so im aus der Dose ab. Ja. Man sieht nicht live, wie der zeichnet, sondern man sieht halt so, was er gezeichnet hat in sequenzieller Reihenfolge. Okay. Und kann halt währenddessen schon raten, indem man halt aus so einer Scrabble-Leiste quasi dann Buchstaben aussucht und unten anordnet. Also man weiß, das Wort hat jetzt 8 Buchstaben und ich habe irgendwie 16 Buchstaben hier zur Auswahl oder 12, keine Ahnung, wie viele das sind, und kann mir dann zusammenklicken, der zeichnet hier gerade Batman. Mhm. Ja. Und es macht total süchtig. Es ist total schlimm. Also, obwohl du nicht die Interaktion hast. Was Interaktion? Also du malst was komplett fertig und der andere kriegt es dann. Naja, du siehst das ja immer mit Zeitverzögerung. Du siehst ja auch auf der anderen Seite dann, wenn es zurückkommt, siehst du auch, wie derjenige dein Ding rät. Okay. Also es ist nur zeitlich entkoppelt im Prinzip, aber du hast diese Interaktion schon. Mhm. Ah. Ja. Und das macht allein dieses Mitfiebern, wenn jemand anders die eigene Zeichnung zu erraten versucht, ja, und dann unten halt eingibt hier so Flower und dann hat er nicht die richtigen Buchstaben und das meinst du auch gerade nicht oder so, nein, ich meine doch nicht und so. Das ist schon krass. Ja. Okay, vergiss es. Zünger hat die gerade. Ja, das ist auch das Ding. Die sind unglaublich erfolgreich damit, das gibt es irgendwie für iOS und für Android. So Facebook muss ich. Genau. Muss ich auch. Ja. Also glaube ich zumindest, weiß ich jetzt gar nicht. Dann mache ich mal Facebook jetzt. Ja. Und die sind unglaublich erfolgreich. Singer hat die irgendwie gerade für 200 Millionen oder so gekauft, keine Ahnung mehr. Was? Mhm. Okay. Und also das ist jetzt Singer seit neuem. Wenn man die boykottieren will, dann darf man das nicht spielen. Aber es macht total süchtig und ich habe da irgendwie jetzt, ich glaube, ich habe noch 12 Spiele, die gerade auf mich warten, weil ich mir verboten habe, es auf der Arbeit zu spielen. Okay. Jetzt habe ich hier ein random Game gestartet. Einmal wird auch erklärt, was man denn malen muss. Mhm. Okay. Wieso muss ich erst tappen? Zack, zack. Dort. Aber so random Games sind natürlich weniger spannend, als wirklich mit den Freunden zu spielen, weil dann hast du halt irgendwie so noch einen direkteren Bezug. Ja. Okay. Aber so an sich ist es halt einfach Montagsmale. Und funktioniert hervorragend, was die Mechanik angeht. Was das Programm an sich angeht, das ist manchmal ein bisschen wackelig, wie man das halt so von Online-Spielen kennt auf iOS und Android. Eigentlich ganz okay. Also sie hatten gerade jetzt, letztes Wochenende hatten sie Probleme, aber mittlerweile läuft sie ein bisschen runter. Okay. Okay, und wie würde ich jetzt dich hier befreunden? Also über Facebook oder indem ich dir meinen Username sage. Ah ja, aber das wirst du hier nicht tun, weil ansonsten ist mehr Produktivität schon wieder zerstört. Ja, ich befürchte, wenn ich hier meinen Username sage, dann muss ich Urlaub nehmen für die nächsten 3 Monate. Okay, dann mache ich das über Facebook. Play a new game. Oh, der Herr Max ist auch über Facebook erreichbar. Ja, da sind einige über Facebook erreichbar. Okay. Ja, guckt euch das mal an, wenn ihr zu viel Zeit habt, weil dann habt ihr nämlich keine mehr. Und damit, hier wird schon fleißig gezeichnet, ich muss jetzt die Sendung komplett alleine abschließen. und damit kommen wir zum Ende und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wahrscheinlich wieder normal. Mal sehen, ja. Kann gut passieren, dass es wieder Freitag ist. Ich bin wahrscheinlich nicht da. Oder wenn, dann nur über Skype. Ich weiß nicht, ob wir so ein Setup mal machen wollen. Aber das können wir auch mal ausprobieren. Also sehen wir dann. Das ist schon normal. Genau. Wir kündigen das alles an. Oder auch nicht. Merkt ihr dann. Genau. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Servus. God, that's do not go outside. There are some very angry birds out there. But comrade, we are all out of cabbages and gruel. What about vodka? The vodka tap is working just fine. Your fat is a relief. Da. Still, I am wondering why we are living off the cabbages and gruel while these avians lord it over the masses with their popular line of games. I blame the capitalist pig. So do the birds. Brothers, we too could be making a game. Oh, can I be inviting some friends too? Yet, your friends are a broken broom and a sock with a picture of a lady drawn on it. Oh. How about my friends? Suave, Boris! Hurrah! Russian dancing men, the game! Join us on epic journey through Weeble Stuff Cartoon! Crabs! Badgers, badgers, badgers! Magical Trevor! Travel back in time with Amazing Horse! Navigate icy waste with narwhals! Want Weeble and Bob? You got it! And let us not forget Kenya and of course us in our own levels with free difficulties to choose! Halves were Russian and were dancing, and we always keep spare pants in case of accidents while boogieing, 'cause Russians love to boogie. Coming soon!